It's a damn coincidence that we live here, but that we die is dead certain. You understand? Yeah, Mom. Good. Because most people see it the other way around. Abraham, Gott bestimmt dein Schicksal. Es gibt einen Gott nicht, Katja. There's another one. Abraham, oi weh, Abraham. Eine getroffene Ratte verwandelt sich in Blutnebel. Jingle, du sollst nicht töten. Als hätte sie nie existiert. You don't have to know why someone has to die. Only that he has to die. I'll give you the money. Just give me 2 days. No. Nicht in one day. One day. Yeah. Shoot him in the back of the head. Bravo! Hey! Who is this fight bringing? I mean, you're a handsome son of a bitch. Der Rebbe hat angerufen. Warum warst du nicht im Talmudunterricht? Wer ein Remington hat, braucht keinen Gott. We know that you are under investigation in New York, Goldstein. Ich stehe vor Ihnen. Was sagt Ihnen das? That you are hereby under arrest, Abe Goldstein. Sie haben keine Beweise. We don't need proof in Germany. Hier machen wir kurzen Prozess mit jüdischen Killern. Selbst wenn sie eine Waffe haben. Nein! Du sprichst im Schlaf. What did I say? Konnte ich nicht verstehen, aber ich glaube, du hast auf Gott geschossen. Auf wen? Auf Gott. Ach, auf den. Dann ist ja gut. Nicht verstanden? Dann muss ich eben noch ein bisschen näher ran, unser Marion-Schätzchen. Ich habe ihr doch beigebracht, wie das geht. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Guten Tag, die neuen Fenster sind da. Moin. Teil 2. 4. bis 8. Juli 1931. Wo kommen die denn? Jungs, ich glaube, wir sind hier falsch. Gut. Auf Wiedersehen. Entschuldigung. Es ist Ihnen wohl klar, Fräulein Ritter, dass dieser Zwischenfall eine Untersuchung nach sich ziehen wird. Es gab Tumult im Flur. Ich bin vor die Tür, um zu sehen, ob Hilfe gebraucht wird. Dabei ist das Mädchen entkommen. Nachdem Sie dem Wachtmeister vorher angeordnet hatten, ihr die Handfesseln abzunehmen. Die schienen mir nicht verhältnismäßig. Sie war bloß ohne Fahrschein erwischt worden. Die hat doch noch viel mehr auf dem Kerbholz. Sonst hätte sie sich bei ihrer Verhaftung nicht so gewehrt. Der Wachtmeister war sehr grob zu ihr. Der Wachtmeister hat sich so verhalten, wie es die Situation erforderte. Das können Sie offensichtlich nicht. Ich werde einen Vermerk in Ihre Personalakte anordnen. Das muss ich wohl hinnehmen. Aber ich denke, dass ich das Mädchen wiederfinde. Sie werden nichts dergleichen tun. Sie sind eine Frau. Der preußische Staat braucht Sie in der Küche und nicht als Detektiv. Vorzüglich, das Stachelbärbesee. Finden Sie nicht auch? Ich esse ja sonst kaum Kuchen. Wird's aber Zeit. Wie lange sind Sie schon bei uns, Herr Kriminalassistent? Dezember 29. Entschuldigung, Kriminalrat. Dezember 29. Und haben Sie sich noch nicht zum Kommissaranwärterlehrgang gemeldet? Mit Verlaub, Herr Kriminalrat, das schien mir ein bisschen zu früh. Nach nur 2 Jahren in der Burg, im Präsidium. Das heißt nichts. Polizeileutnant Torno hat sich schon nach 1 Jahr beworben. Er ist bei der Vernehmung allerdings sehr aus der Rolle gefallen. Ich habe das Protokoll gelesen. Sie haben ihn auch ganz schön in den Mangel genommen. Ich hatte gedacht... Sie haben richtig gedacht. Das ist ein ungeheurer Verdacht, der dagegen den Kollegen Kuschke im Raum steht. Der Obduktionsbericht lässt keinen anderen Schluss zu. Wachtmeister Kuschke hat dem Jungen auf die Finger getreten, sodass er abgestürzt ist. Haben Sie die anderen beiden Kollegen schon vernommen? Ja. Die waren zum Zeitpunkt des Geschehens nicht auf dem Dach. Glaubwürdig? Durchaus. Es waren 4 Polizisten im Einsatz. 2 haben die Einbrecher verfolgt, 2 die Fluchtwege gesichert. Dann müssen Sie nochmal an Kuschke ran. Das geht derzeit nicht. Er ist heute Morgen bei einem Einsatz verletzt worden. Messerstich ins Gesicht. Tatort? Büschingstraße. Die Essensausgabe der Heilsarmee. Sind Sie an Zusammenhang? Nein. Kuschke hat gesagt, dass er von einem Jungen angegriffen wurde. Der 2. Einbrecher war aber ein Mädchen. Das beweisen Spuren am Tatort. Wird nach dem Mädchen gesucht? Nicht direkt. Ich habe aber alle Dienste angewiesen zu melden, wenn ein Mädchen mit einer Handverletzung aufgegriffen wird. Gut. Dann warten wir ab. Und weiterhin kein Wort über Kuschke. Zu niemandem. Sieht so aus, als ob jemand abzugeben hätte. Das ist doch unsere Würde, Alex. Zieh lieber jemand die Geldbörse aus der Tasche. Ich kann das nicht ohne dich. Na klar. Ich habe Angst, dass ich wieder erwischt werde. Seitdem du weg bist, ist alles nur noch schrecklich. Ja, dann geh auch. Verschwinde aus der Stadt. Hier geht doch eher alles den Bach runter. Mein Plan mit Amerika war 1A. Und Vicky? Geh zusammen. So schnell wie möglich. Du hast recht. Aber vorher will ich dich rächen. Das musst du gut ausbaldowern. Such dir erst was, wo du 1, 2 Nächte unterkommen kannst. Guten Tag, Schwester. Ich möchte zu Herrn Goldstein. Jakob Goldstein. Ja. Station 1, Zimmer 104. Aber die Besuchszeit ist eigentlich gerade vorbei. Vielleicht dürfte ich nur kurz ins Zimmer und ihm die Blumen geben. Das würde ihn bestimmt freuen. Ach, na, wäre schade um den Strauß. Ich dachte mir gleich, dass er Ihnen gefällt. Sie sind eben eine Dame mit Geschmack. Na ja, gut, kommen Sie. Ich bringe Sie hin. Danke. Aber das ist wirklich nicht nötig. Doch, doch, doch. Ist hier um die Ecke. Und Sie würden sowieso gleich wieder zurückkommen, um nach einer Vase zu fragen. Ja, dann. Hier entlang, bitte. Danke. Und außerdem wollte ich sowieso gleich bei Herrn Goldstein vorbeischauen. Aha, warum denn? Um die ganze Bagage rauszuwerfen. Welche Bagage? Seine Familie. Die sitzt schon den ganzen Tag um sein Bett. Scheint so ein jüdischer Brauch zu sein. Sie gehören ja nicht zur Familie, oder? Wieso fragen Sie? Naja, Sie sehen nicht so aus. Haben nicht diese, wie sagt man? Schläfenlocken. Genau. Und laufen auch nicht in Schwarz rum. Also, seine Familie ist jetzt da drin? Ja, aber ich glaube, die weiß nicht. Wissen Sie was, Schwester? Ich habe es mir anders überlegt. Ich komme später nochmal. Den Strauß schenke ich Ihnen. Wenn die ganze Familie da ist, dann hat sie ja genug Blumen. Aber verraten Sie mich nicht, sonst ist es später keine Überraschung mehr. Danke. Wusste ich's doch. Sie sind kein Jude. Bin ich nicht? Sie sind ein Gentleman. Wenn Sie sich da mal bloß nicht irren. Rat bei Ritter? Hallo, Herr Kommissar. Woher haben Sie diese Nummer, Marlo? Ich habe Ihnen gesagt, Sie müssen für mich erreichbar sein. Und ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Charlotte Ritter aus der Sache rauslassen. Fangen Sie in der Armor-Diele an. Dort wurde Hugo Lenz das letzte Mal gesehen. Andreas Schwarze. Die Gegend ist Ihnen ja bestens bekannt. Ist sie das? Die Koppelstraße ist gleich um die Ecke. Da haben Sie noch mal auf einer Baustelle gearbeitet. Es ist genug. Und die Leiche von Josef Wilczek einbetoniert. Ich habe gesagt, es ist genug. Sie sind manchmal so wenig offen für meine sachdienlichen Hinweise, Herr Kommissar. Deshalb wollte ich mal meinem Anliegen ein bisschen Nachdruck verleihen. Ich fahre hin, sobald ich kann. Sie fahren heute noch. Amordile. Der Wirt wird sagen, dass er mich das letzte Mal gestern Mittag gesehen hat. Dass ich vielleicht nach Karlshorst raus bin. Zum Pferderennen. Schwester, können Sie bitte nach der Infusion bei Frau Krämer in Zimmer 101 schauen? Mach ich da, Herr Doktor. Guten Abend. Ich habe gewusst, als du kommst. Shalom, Seide. Um mir den Tod zu bringen. Kannst du nicht lesen? Hier ist Betreten polizeilich verboten. Ich wollte auch gerade wieder gehen. Frauen, die gehen, mag ich nicht. Ich mag lieber welche, die bleiben. Ich suche jemanden. Ein Mädchen, blond. ist an der linken Hand verletzt. Kennen wir nicht. Die kleine Vicky ist auch da. Was wird das denn hier? Gründet ihr einen neuen Verein? Frauen helfen Frauen? Hau einfach ab, bevor du noch irgendwas Falsches sagst. Was soll ich denn Falsches sagen? Ich glaube, die Tante hier sucht nach Alexandra Reinhold. Du mieses Verräterschwein. Schick dich ein. Alex ist sowieso nicht hier. Das hier ist die alte Achsenfabrik, oder? Ja und? Du hältst uns nur die Bullen auf den Hals, kapierst du das nicht? Die hat uns schon Alex auf den Hals gehetzt, sonst wäre die Tante doch nicht hier. Ich bin nicht von der Polizei. War Alex etwa das im KDW? Mit ihrem kleinen jüdischen Freund? Ist Benjaminchen vom Dach gefallen? Halt einfach die Schnauze, du dämlicher Fettsack, sonst schlitze ich dir ein zweites Arschloch. Hast du das verstanden? Ganz ruhig. Steck das Messer weg, das ist nichts für Mädchen. Sie hauen auch ab. Und vergessen Sie, was dieser Idiot Ihnen gerade erzählt hat. Der ist zu lange auf der Straße, da werden die Jungs krank im Kopf. Wir hauen Sie ab! Ihre Schnittverletzung sieht schlimm aus, Herr Kuschke. Wie haben Sie sich die zugezogen? Ich dachte, es geht ums KDW. Beantworten Sie bitte meine Frage. Irgend so ein schwuler Bubi vom Nolle. Ah ja. Das kann ich dann ja sicher in Ihrem Bericht nachlesen. Bericht gibt's noch nicht. Dann reichen Sie ihn bitte nach. Was haben Sie denn mit dem Messerstecher gemacht? Der ist über alle Berge. Aber wenn ich den das nächste Mal sehe, dann ist er fällig. Dann übernehmen Sie seine Bestrafung. Was machen Sie dann mit ihm? Na, was schon? Zur Bewusstlosigkeit knüppeln, wie den Journalisten in der Bodinstraße im Mai 29? Das wusste ich nicht, dass das ein Journalist war. Ich kann Ihnen noch ein paar andere Fälle aus Ihrer Personalakte vorlesen. Was wollen Sie von mir? Offensichtlich neigen Sie zu Gewaltausbrüchen, Herr Wachtmeister. Und deshalb möchte ich jetzt genau von Ihnen wissen, was auf dem Dach des KDW vorgefallen ist. Ein ganz normaler Einsatz ist da vorgefallen. Aber wissen Sie, wie man sich fühlt, wenn man jeden Tag den Arsch hinhält und sich das System einen Dreck um einen schert? Welches System? Unser Staat? Unsere Demokratie, meinen Sie das? Gar nichts, meine ich. Inzwischen konnte die Identität des toten Jungen festgestellt werden. Er war gerade 15 Jahre alt. Vor einem Jahr aus dem Waisenhaus Maria Schutz ausgerissen. Lebte auf der Straße. War nicht Polizei bekannt. Dann haben wir ihn eben ein Jahr lang nicht gekriegt. Interessiert es Sie, wie wir die Identität festgestellt haben? Wie denn? Es gab einen anonymen Anruf von einem Mädchen. Was für ein Mädchen? Wahrscheinlich eine Komplizin. Sie kannte erstaunlich viele Einzelheiten. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, es war Mord. Ihr Bullen habt Benny umgebracht. Ach, warum? Ein Kind soll vor seinem Vater sterben. Aber er hat doch ein erfülltes Leben gehabt. Ja, so wie du hast es mir geschrieben, ja? Ja, er hatte... Was? Ihr seht, wie geschrieben, Haub New York ist seinem Sarg gefolgt. Haub New York. Aber erzähl du weiter. Die Tanten, die reich geheiratet haben. Ja, ja. Deine Mumme Lea hat ein Schwarzhut geheiratet, Ariel. Hat sein Leben Gott gewidmet, aber es gut im Geschäft. Und Margot hat mit einem Advokat Hassan gehabt. Da gibt es an hohen Feiertagen immer Kaiferei. Willst du sie besuchen? Ich muss gehen. Und meine Bitte. Ich mach das, Sede. Hey, hörst du mich? Bleib mal stehen. Ich wollen Sie von mir? Bleib stehen, Jude! Meinen Sie mich? Nein, den Itzig da. Du, geh weiter. Ich stehe hier gerade sehr gut. Itzig! Du hast stehen zu bleiben, wenn ein Deutscher in Uniform mit dir reden will. Genau. Hey. Ich hab Fahrkarte. Ja, aber nicht für die Uber. Die ist nur für Deutsche. Hast du nicht gehört? Deutsche. Nur für Deutsche. Wie zu Fuß. Was guckst du denn so dumm, Itzig? Bist du schwer von Begriff, du Inzuchtbrot? Warum lassen Sie den Mann nicht einfach nach Hause fahren? Okay, da will jemand eine dicke Lippe riskieren. Oh nein, missverstehen Sie mich nicht. Ich wollte die Herren nur fragen, ob einer von Ihnen mir vielleicht sein legendäre deutsche Sturmfeuerzeug zur Verfügung stellen konnte. Sie scheinen doch bestens ausgerüstet zu sein. Wie kommst du nur darauf? Sie tragen doch diese herrliche Waffe. Wie nennt man die noch? Grabendolch. Ja, richtig. Woher haben Sie den? Sie waren doch nicht im Krieg. Er ist von meinem Vater. 201. Infanteriedivision. War an der Marne. 1918. Ja. Muss die Hölle gewesen sein. Ja. Wir hatten die Franzosen am Boden. Die hätten in 3 Tagen aufgegeben. Aber die Sozis sind uns in den Rücken gefallen. Die Schweine haben Deutschland verraten. Mhm. Darf ich noch mal um Feuer bitten? Na sicher, Kamerad. Wo hast du meinen Satz? Mehr so bei Uncle Sam. Hä? War aber schön, solche Helden wie Sie kennengelernt zu haben. Ey, der will uns doch verarschen. Wo ist Easy da hin? Abgehauen. Ey, der muss in den Park sein. Den holen wir uns noch. Kein schlechtes Ablenkungsmanöver, Mister. Aber so schnell gibt doch der deutsche Lanzer nicht auf. Ihr Gesicht kenne ich doch. Arbeiten Sie wieder bei der Mordkommission? Vorübergehend. Ich soll für Kommissar Rath eine Adressüberprüfung machen. Und warum schickt er Sie, statt einfach anzurufen? Wer weiß schon, was Chefs so im Kopf haben. Das können Sie laut sagen, Schätzchen. Davon können wir ja auch ein Liedchen singen. Also, wer wird gesucht? Alexandra Reinhold. Mit D oder DT? Beides. Da haben wir sie schon. Ich würde sagen, es sind ungefähr 100. Oh nein. Alexandra? Ja, ungefähr 16 Jahre. Ja, dann bestellen Sie Ihrem Chef mal schöne Grüße und erinnern ihn daran, dass das Melderegister nach Haushaltsvorständen geordnet ist. Kinder sind meist nicht eingetragen. Aber vielleicht doch. Können Sie nicht mal nachsehen? Das habe ich heute leider nicht mehr. Ich schaue die morgen durch und rufe Ihren Chef dann an. Der wird morgen nicht da sein. Darf ich nicht vielleicht schnell die Karten durchschauen? Betrachten Sie mich doch einfach als Sekretärin, die Ihnen die Arbeit abnimmt. Na dann kommen Sie mal rum. Runde 2 im abendlichen Humboldt-Hall. Amerika gegen Deutschland. Und schön liegen bleiben, Itzig. In der rechten Ecke, gestellt in den Schützengräben des großen Krieges, SA-Führer Kubicki mit seiner Rotte. Habt ihr auch plötzlich so einen harmlosen Kameraden, ne? Der Bronx, ausgebildet von den italienischen Meistern Abe Goldstein, der Champion aus New York, der Uncle Sam den blanken Arsch gezeigt hat. Hey, Kackhemd, wer hat euch eigentlich auf die Uniformen geschissen, dass sie so braun geworden sind? Ach nee, der Ausländer wieder. Mal die Einsätze bitte. Die Quote liegt bei 1:3. Pack deinen kleinen Schmuck ein, wenn du mit mir redest. Rotgesicht. Mensch, Gerd. Das ist auch ein Jude. Sieht überhaupt nicht jüdisch aus. Für mich schon auf einmal. Der erste Wortwechsel lässt sich gut an. Aber wann fliegen endlich die Fäuste? Da! Der Kamerad Monat stürzt sich auf Goldstein. Der macht einen Ausfallschalt nach links und versetzt Monat einen saftigen Stoß. Der hat mir die Nase gebrochen. Mit der Stirn. Heul doch nicht rum. Ein Angriff, den die deutschen Kämpfer offensichtlich nicht kannten. Feige Sau, mit mir machst du das nicht. Dafür soll jetzt Goldstein offensichtlich Bekanntschaft mit einem Schlagring machen, den Kamerad Kubicki zutage fördert. Okay, cool. Dann zeigen wir die Waffen, darf ich vorstellen, Mr. Remington. Steck die weg, sonst ziehen wir unsere auch. Wenn einer von euch nur auf die Idee kommt, irgendwas aus die Tasche zu ziehen, kriegt er ein Loch in seine kackbraune Hemd. Das könnte der Sieg sein, wenn sich der alte Mann nicht so dumm anstellen würde. Ha, nicht in die Schusslinie. Sieht mir das. Mein Fuß! Oh, du Sau! Knallt den an! Waffe weg! Jetzt wird es spannend. Nur noch zwei Männer sind bewaffnet und haben aufeinander angelegt. Du zitterst. Ich bin ein verdammt guter Schütze. Dafür sprichst du zu laut. Du musst dir selbst Mut machen. Runter mit der Waffe! Runter mit der Waffe! Dann schieß doch endlich, das ist Notwehr! Du haust ab oder ich schieß dir die Waffe aus der Hand. Weißt du eigentlich, wie umständlich so ein Leben ohne rechte Hand ist? Hier! Kamerad Monat gibt Fersengeld. Mann. Ihr seid mir schöne Kameraden. Lasst euch gegenseitig im Stich. Wir kriegen dich, du Judenschwein. Wir sehen uns noch. Das wäre schlecht für euch. Komm, mein Lieber. Vielen Dank. Sieg auf der ganzen Linie für das amerikanisch-jüdische Team. Oh, aber es scheint Unstimmigkeiten zu geben. Sie hätten aber nicht schießen dürfen. Schießen ist Unrecht. Wer sind Sie? Niemand. Vergessen Sie mich einfach. Forget me. Forget my face. Forget my name. Forget me. Forget my face. Forget my name. You'll never get me. Give up the chains. Give up the game. You dream a childish dream that's going wrong. You hold an empty space that's getting cold. You are the fading soul so far away. But all words are lost. Nothing left to sing or to say. Ein richtig frommer Wunsch. Ob der von der Berliner Polizei und der SA Wedding erfüllt wird? Was macht unser amerikanischer Geschäftsfreund? Der hat sich den ganzen Tag noch nicht gezeigt. Scheint im Zimmer zu sitzen und seine Memoiren zu schreiben. Nur einmal ist das Zimmermädchen zu ihm reingegangen. Und hoffentlich auch wieder rausgekommen. Ja, da sagst du was. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, weil du bestimmt zwischendurch eingepennt bist vor Langeweile. Ach, erzähl keinen Quatsch. Wenn du also schon ein Schläfchen gemacht hast, hältst du es bestimmt noch ein Weilchen aus. Was meinst du damit? Du musst um 8 übernehmen. Deswegen rufe ich an. Könnte etwas später werden. Warum denn? Erzähl ich dir dann, ich muss los. Warte. Als ich vorhin in der Burg angerufen hatte, da meinte deine Sekretärin Charlie hat schon mehrfach für dich angerufen. Scheint dringend zu sein. Die muss auch warten. Bei mir werden alle gleich behandelt. Ja, gleich schlecht. Hey, das hier ist kein Taxi. Schön ruhig bleiben, Johnny. Kennen wir uns? Hat dein Gedächtnis im Knast gelitten? Wie lange warst du drin? 2 Jahre. Ach ja, jetzt erkenne ich sie. Sie waren damals bei der Sitte mit Volta. Und du warst Türsteher bei den Nordpiraten, Johnny Boy. Hast es bis zum Späher gebracht. Beeindruckend. Lohnt sich mitunter. Gerade habe ich zum Beispiel gesehen, wie sie aus der Amordiele gekommen sind. Eine Bulle bei der Berolina. Was soll man bloß davon halten? Du hast hier von gar nichts irgendwas zu halten. Du hast Fragen zu beantworten, ist das klar? Sie können mir gar nichts. Sag das mal den Jungs da drin. Viele von denen glauben, dass ihr Hugo Lenz auf dem Gewissen habt. Wir? Wir haben mit Lenz nichts zu tun. Ach ja, ihr seid ja ein Wohltätigkeitsverein, der nur manchmal einen Kiosk anzündet oder einen Hehler zu Brei schlägt. Karl-Weiß geht nicht auf unser Konto. Ja, der ist bestimmt nur unglücklich gefallen. Wir wollen keine Toten. Es würde Krieg bedeuten. Und den wollt ihr natürlich nicht. Das ist schlecht fürs Geschäft. Erzähl mir jetzt bloß noch, ihr habt Hugo Lenz nicht verschwinden lassen. Haben wir nicht. Wir vermissen selber einen Mann. Wen? Höller. Rattenrudi. Die Berolina hat ihn kalt gemacht. Trotz Ehrenkodex. Klar, die machen sich die Finger nicht schmutzig. Das erledigen andere für die. Zum Beispiel? Kriegt der Bullen überhaupt was mit? Ein amerikanischer Killer ist in der Stadt. Wer hat ihn wohl bestellt? Wer kann ihn bezahlen? Ihr bestimmt nicht. Sondern? Du hast doch einen guten Draht zu Berolina. Frag einfach Marlo. Wer hat die Leiche gefunden? Wir haben einen anonymen Anruf bekommen. Welches Revier sagten Sie gleich? Melde gehorsamst das 50. Herr Oberkommissar. Jetzt lassen Sie mal das stramm stehen. Wir sind hier nicht auf dem Kasernenhof. Das war bestimmt die Rotfront. Wer sonst würde einen SA-Rottenführer angreifen? Das erkennen Sie, auf einen Blick. Der Tote heißt Gerhard Kubicki. Er wurde aber nicht hier getötet. Sondern, Herr Kronberg? Da hinten, da hat ein Kampf stattgefunden. Das hier haben wir auf der Wiese gefunden. Ein Projektil aus der Mordwaffe? Kubicki wurde erstochen. Und ich glaube, ich weiß auch womit. Aha. Ja. Sehen Sie hier die Scheide? Ja. Die gehört zu einem Grabendolch, hundertprozentig. Und der ist weg, also könnte Kubicki mit seiner eigenen Waffe erstochen worden sein. Man sollte eben aufpassen, mit was man rumläuft. Noch was? Das hier. Ein Zigarettenstummel. Ja. Aber sehen Sie hier die Marke? Kamel. Ah, ist amerikanisch. Camel. Auch der Berlin-Kena. Ja, dann suchen wir doch mal einen amerikanischen Touristen, der es auf deutsche Kriegsromantik abgesehen hat. Sie kommen ungelegen. Mein Mann ist gerade. Ich müsste nur kurz mit ihm sprechen. Es geht um seine Schwester, Alexandra. Die haben wir schon lange nicht... Sei still, Martha! Sie wollen mich sprechen? Sind Sie von der Fürsorge? Ich habe Alex seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Sie soll auf der Straße leben. Na ja, dann suchen Sie sie doch da. Könnte sie bei ihren Eltern untergekommen sein? Bestimmt nicht. Mein Vater hat zu Weihnachten rausgeworfen. Warum? Weil er ein jottverdammter Nazi ist. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Alex jetzt sein könnte? Nein. Wenn Sie sonst nichts wissen wollen, kann ich ja jetzt weiter essen. Ich muss gleich wieder auf Schicht. Guten Abend. Abend. Ist sie weg? Mach dir keine Sorgen, die weiß ja nicht. Hat nicht mal nach Karl gefragt. Die sah doch eigentlich ganz nett aus. Nee, das ist eine falsche Schlange. Tut so, als ob sie von der Fürsorge wäre. Die ist aber von der Polizei. Recht hast du, Alex. Lass dich auf niemanden ein. Was weiß die schon über dein Leben? Der amerikanische Champion soll mal wieder den dürren Herrn Eisenschmidt besucht haben. Scheint so, als wenn er noch Stammkunde würde. Danke, dass Sie das Mittel so schnell besorgen konnten. Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie mit der Dosierung sehr vorsichtig sein sollen. Mhm. Das Zeug kann einen Elefanten töten. Okay. Haben Sie auch Spritzen? Sind im Päckchen. Vielleicht sollten Sie besser einen Arzt aufsuchen. Oh, mir geht es bestens. Ach so. Ich dachte, Sie seien verletzt. Warum brauchen Sie dann so viel? Eine Privatsache. Entschuldigung. Das geht mich auch natürlich nichts an. Oh, no need to apologize. Ich weiß zu schätzen, dass Sie sich um mich gesorgt haben. Eine trage des anderen Last. Ich höre, Sie sind ein Mann Gottes. Ich tue mein Bestes. Aber die Wege des Herrn sind verschlungen. Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Was er wohl gekauft hat? Ich schätze Munition. Für die große Schießerei. Was denn für eine Schießerei? Naja, das knallt doch hier bald richtig. Das liegt doch in der Luft. Oberwachtmeister Emil Kuhfeld hat sein Leben in der Erfüllung seiner Pflicht verloren. Ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass seine Kollegen ihn nie vergessen werden. Dass wir ihn nie vergessen werden. Tod den Kommunistenschwein! Oh, härter durchgreifen. Ja. Und die Ringvereine zerschlagen. Genau. Ruhe. Ruhe, meine Herren. Im Gedenken an einen Toten. Ich darf Sie jetzt bitten, sich von den Plätzen zu erheben und den toten Kollegen mit einem Moment des Schweigens zu würdigen. Schweigeminuten für Polizisten. Na, gefallen mir besonders gut. Ich danke Ihnen. Lassen Sie uns nun zum ursprünglichen Anlass unserer Zusammenkunft kommen. Unsere neuen Kommissarenwärter, die ich jetzt einmal nach vorne bitten möchte. Trotz der Sparzwangs unternehmen wir alles, um eine personelle Ausdünnung der Polizei zu vermeiden. Als einfacher Bürger finde ich, die Polizei sollte ruhig noch mehr sparen. Was unternehmen Sie, um unsere finanzielle Ausdünnung zu vermeiden? Jawohl, genau. Das ist ein guter Punkt. Ich sehe hier nur wohlgenährte Gesichter. Sollte einer unter Ihnen darben, kommen Sie in mein Büro, dann teile ich meine Stulle mit Ihnen. Solange Sie nur Kriminalrat Gennert nicht an seinen Kuchen gehen. Einer der neuen Kollegen möchte das Wort an Sie richten. Einige von Ihnen kennen ihn sicher schon. Er kommt aus der Wache am Wittenbergplatz zu uns. Guck mal, der Turner. Danke, Herr Vizepolizeipräsident. Mein Name ist Sebastian Torno. Und ich möchte Ihnen auch im Namen meiner Kollegen sagen, dass es uns eine große Ehre ist, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Von Ihnen zu lernen und dabei mitzuwirken, das Vertrauen in unsere Polizei, ihre Gerichtsbarkeit und in unseren Staat wiederherzustellen. Da habt ihr euch aber viel vorgenommen. Wenn Sie mit einem unserer Anwärter zusammenarbeiten, zeigen Sie bitte etwas Geduld. Und denken Sie daran, einer dieser Herren könnte in Zukunft vielleicht Ihr Vorgesetzter sein. Erzähl mir von Amerika, Abe. Was machst du da? Wie lebst du? Oh, ziemlich langweilig. Frag mich was anderes, Darling. Wer hat dir Deutsch beigebracht? Oh, auch in New York wird Deutsch gesprochen. Mein Vater stammt aus Berlin. Warum ist er weggegangen? Er wollte in Amerika ein Geschäft aufbauen. Die Familie hat das Geld für seine Überfahrt zusammengekratzt. Er sollte sie nachholen, wenn er reich geworden ist. Und? Ist er reich geworden? Nein. Was ist passiert? Oh, er hat die anderen belogen. Hat gesagt, er hätte eine Kleiderfabrik gekauft, würde damit viel Geld verdienen. Warum sind die anderen dann nicht nach Amerika gegangen? Mein Vater hat immer neue Vorwände gefunden. Mal lief das Geschäft nicht so gut, mal war es in Amerika gerade keine gute Zeit. Am Schluss hat er erzählt, dass er für sie Wohnungen am Broadway bauen wollte. Und wenn die fertig wären, dann könnten sie kommen. Das haben die geglaubt? I don't know. Es war ja auch der Broadway, aber der Broadway von Williamsburg. Ein Industrieviertel. Naja, es war auch irgendwann nicht mehr wichtig. Seine Schwestern haben hier in Berlin reich geheiratet. War dein Vater da nicht erleichtert? Er hat mit den Lügen weitergemacht. Als er gestorben ist, bat er mich, meinen Großvater einen Brief zu schreiben. Ich sollte erzählen, dass halb New York bei der Beerdigung gewesen ist. Ein Lügner über den Tod hinaus. Oh, mir hat er immer gepredigt. Ich war betrunken bei seiner Beerdigung. Und nun bist du gekommen, um deiner Familie die Wahrheit zu sagen. Ja. Da hast du dir ja eine herzzerreißende Geschichte auftischen lassen, Marion Schätzchen. Seiner Familie die Wahrheit sagen. Und dafür rennt er immer zu Eisenschmitti? Das scheint eine spezielle Wahrheit zu sein. Du magst ihn mehr, als du zugibst, nicht wahr? So wie du mich mal gemocht hast. Pass gut auf, dass dich keiner sieht, wenn du gehst. Ist nicht gerade Vollversammlung? Musst du da nicht hin? Ich bin freigestellt. Wir können uns ganz ungestört unterhalten. Aha. Das könntest du auch einfacher haben. Wir könnten nach dem Dienst was trinken gehen. Wie geht's euch denn so? Soweit ganz gut. Mal davon abgesehen, dass hier viel weniger gelacht wird, seit du weg bist. Ich mache nur einen großen Umweg, dann komme ich wieder. Wieso Umweg? Heimann will, dass ich mit ihm ein halbes Jahr nach Paris gehe. Ein internationales Projekt. Das ist ja toll, herzlichen Glückwunsch und das... Sag es nicht. Doch. Alle wissen doch, dass sie dich absichtlich durch die Prüfung haben fallen lassen. Ich hätte besser vorbereitet sein. Mach dir keine Vorwürfe. Dass Heimann dich mitnehmen will, zeigt doch, was für eine gute Juristin du bist. Ich will aber Polizistin sein, keine Juristin. Das ist kein Grund, nicht nach Paris zu gehen. Lass mich raten. Du hast einen Freund, der dich nicht gehen lassen will? Der weiß noch gar nichts davon, aber ja, das wird wahrscheinlich ein Problem. Egal. Warum wolltest du mich sehen? Wir sind auf der Suche nach einer Jugendlichen. Womöglich obdachlos, mit einer Verletzung an der Hand. Du hast gestern so ein Mädchen vernommen. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Wie du weißt, ist sie mir entkommen. Aber wenigstens habe ich ihren Namen rausgefunden. Sie heißt Alexandra Reinhold. Was hat sie dir erzählt? Nichts. Sie schien total verängstigt. Wovon? Von dem Polizisten, der sie in die Wache gebracht hat. Oder vor Uniform generell. Sie war bloß schwarz gefahren, aber war innerlich in Panik. Ich habe später ihr Versteck in Friedrichshain erkundet. Eine alte Achsenfabrik. Da lauerte mir ein ekliger Typ auf, der behauptet hat, sie sei eingebrochen. Ins KDW. Ja. Woher weißt du das? Das darf ich dir nicht sagen, ohne mit Gennard gesprochen zu haben. Aber eins ist klar. Wir müssen das Mädchen finden, bevor es irgendein anderer Kollege tut. Warum denn? Sagen wir so. Hier muss die Juristin mal schneller sein als der Polizist. Wer hätte gedacht, dass wir mal Polizeiwachen abklappern? Das Revier muss es sein, ganz sicher. Die waren so schnell am KDW. Die Zende. Was hat denn wohl heute wieder so viel Spaß gemacht? Kleine Gauner fertig machen, Bedürftige erpressen, Obdachlose verprügeln? Du übertreibst, nicht alle sind so. Aber die haben mir eindeutig zu gut. Ja. Bis morgen. Deckung. Ja, schlaf gut. Das ist er. Drecksau. Das ist er. Los, nimm dir den Steiner und schlag ihm den Schädel ein. Das ist er. Mach schneller. Das soll er entwischen? Schlag ihm die Kehle durch. Das ist er. Stoß ihn vor den Kram oder reiß ihn vor ein Auto. Alle, mach schon. Das ist er. Ja, gleich. Das ist er. Kommissar Rath, was machen Sie hier? Warum sind Sie nicht im Excelsior bei Goldstein? Henning und Czerwinski sind vor Ort. Und Sie wollten doch, dass ich persönlich Bericht erstatte. Dann los. Es gibt nichts zu berichten. Goldstein hat seit 3 Tagen das Zimmer nicht verlassen. Wir nehmen an, dass er seine Abreise vorbereitet. Dafür braucht er 3 Tage. Anscheinend waren unsere Einschüchterungsmaßnahmen erfolgreich. Das hoffe ich für Sie. Ich habe aber jetzt leider keine Zeit. Ich muss zur Lagebesprechung der Mord. Kann ich mitkommen? Das ist zurzeit nicht Ihre Abteilung. Aber wäre es nicht gut, wenn ich dabei wäre? Schließlich ist Goldstein möglicherweise in die Stadt gekommen, um einen Mord zu begehen. Von mir aus, aber bitte keine Kommentare. Albert war ein Hehler der Berolina. Bei seinem Tode hat es bereits mehrere Zwischenfälle gegeben. Letzte Woche ist ein Wettbüro der Nordpiraten in Flammen aufgegangen. Wir vermuten, das hängt mit der Haftentlassung von Rudolf Höller und Hermann Lapke zusammen. Sie wollen die Nordpiraten zu alter Größe führen. Da scheint ein Krieg aufzuziehen. Wenn ich dazu etwas sagen dürfte? Meines Wissens nach sind uns doch alle Mitglieder der Ringvereine bekannt. Herr Tornow, bevor Sie hier am ersten Tag etwas Unbedachtes sagen, möchte ich Sie daran erinnern, dass wir in Preußen niemanden wegsperren, weil wir glauben, er könnte ein Verbrechen verüben. Und das ist auch gut so. Denn sonst wäre Missbrauch und Willkür Tür und Tor geöffnet. Danke, Herr Kriminalrat. Viel wichtiger ist, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen dem Mord an Kalweit und dem KDW-Fall. Wir haben bei Kalweit Uhren gefunden, die aus dem Einbruch stammen. Gut, damit müssen wir uns nicht aufhalten. Das wird lange weiter untersuchen. Was ist mit dem toten SA-Mann im Humboldtheim? Gerhard Kubicki. Es gibt eine Akte über ihn in der Inspektion E. Welchen Inhalts? Kubicki hat in homosexuellen Etablissements verkehrt. Ein schwuler Nationalsozialist? Das kann ich mir nicht vorstellen. Lassen Sie uns die Presse einschalten. Vielleicht bekommen wir Hinweise aus dem kriminellen Milieu. Ihr weiß längst Bescheid. Wir verfolgen auch eine weitere Spur. In der Nähe des Toten fanden sich Stummel einer amerikanischen Marke. Camel. Sehr selten. Eine amerikanische Zigarette. Ja. Vielleicht hat ja der Kollege Rath einen Hinweis für uns, wo man die in Berlin bekommt. Wenn er schon uneingeladen hier reinschneit. Camel, sagen Sie? Nie gehört. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte, aber ich kann dir nicht helfen. Ich müsste schon längst wieder zurück im Excelsior sein. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl wegen diesem Goldstein. Du hast doch erzählt, den hättest du im Griff. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Ich hatte gedacht, wir essen was zusammen, wo wir uns in den letzten Tagen kaum gesehen haben. Entschuldige, aber du bist immer sehr spät nach Hause gekommen. Und du sehr früh aus dem Haus gegangen. Ich muss zu Wertheim. Da hat Alexandra gearbeitet. Das kriegst du doch allein hin. Was soll ich da? Ich dachte, du könntest deine Verbindungen spielen lassen. Ich weiß nicht, was du meinst. Halt mich bitte nicht für naiv. Wie oft hast du abends, wenn wir ausgegangen sind, mal eben mit dem Türsteher sprechen müssen? Oder kurz mit dem Barchef plaudern? Deine Alexandra verkehrt bestimmt nicht in Bars. Du kennst doch bestimmt jemanden bei den Ringvereinen. Alex hat an einen Hehler der Berolina verkauft. Und der ist jetzt tot. Aha. Und ich soll jetzt Johann Marlow für dich anrufen und fragen, was da los war. Oder wie denkst du dir das? Das wäre großartig. Aber ich kenne Marlow nicht. Zum Glück. Ich verkehre überhaupt mit niemandem von den Ringvereinen. Das wäre strafbar. Als wenn dich das interessieren würde. Fang nicht so an. Willst du mir jetzt helfen oder nicht? Charlie, du tust gerade so, als wäre das Mädchen deine Tochter. Die lebt auf der Straße. Die ist mit allen Wassern gewaschen. Ober, Zahlen. Und sie vertraut dir nicht. Sonst wäre sie dir nicht abgehauen. Du verstehst gar nichts. Charlie, bitte. Lass uns heute Abend noch mal drüber reden. Wir müssen sowieso noch mal sprechen wegen der Sache in Köln. Meinen Eltern. Das ist dumm gelaufen. Ich weiß nicht, was du meinst. Anything else, Sir? Ja, gern. Schwarzwälder Kirsch, bitte. Oh, Sie sprechen Deutsch. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Ihnen dann vielleicht auch eine Zeitung reichen? Oh, danke. Sehr freundlich. Sie könnten noch etwas für mich tun. Ja? Mir sind die Zigaretten ausgegangen. Wo gibt es hier einen wirklich gut sortiertes, wie sagt man? Rauchwarengeschäft? Ja. Das weiß ich leider nicht. Ich bin nicht Raucher. Ich frage mal meinen Kollegen. Das wäre sehr freundlich. BZ am Mittag. Das sind exactly look like the times. Moment mal, politischer Mord im Humboldthain. Eine Leiche, Stich- und Schussverletzungen. SA-Rottenführer Gerd Kubicki. Gerhard, der sich schwer tat mit der Republik. Republik. Mit der Republik. Damn, that was the guy with a brown shirt. Das Kackhemd. War 27 Jahre alt und da war sein Herz schon stumm und kalt. Man fand ihn dort im schönen Humboldthain im braunen Hemd und ganz allein. Ward er erstochen oder gar erschossen? Wer hat dem Gerhard denn sein schönes deutsches Blut vergossen? Gerhard, der sich schwer tat mit der Republik, Republik. Gerhard war nicht sehr smart, denn er spielte immer nur Pik. Pik, Pik, Pik. Hat denn irgendjemand was gesehen? Was ist dem schönen Humboldt angeschehen? Sagt uns irgendjemand, wer es war. Wer sitzt auf die Roten, wer sitzt auf den Juden und wer auf die SA? Auf die SA, auf die SA. Welche Marke suchen Sie denn, Sir? Mister? $5 Trinkgeld. Hat sich aber jemand verrechnet. Entschuldigen Sie, Fräulein... Bosetzki. Fräulein Bosetzki. Sie scheinen sich ja sehr intensiv um den Gast in Zimmer 204 zu kümmern. Wie kommen Sie darauf? Ich habe Sie mehrfach in sein Zimmer gehen sehen und... Und was? Nun ja, Sie sind dann längere Zeit... Im Zimmer geblieben, das ist richtig. Und mit der Hotelleitung so abgesprochen. Aus welchem Grund? Herr Goldstein leidet unter einer sehr starken Erkältung und ist bettlägerig. Ich kümmere mich um ihn. Er hat um eine persönliche Betreuung gebeten. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Nein. Das kommt oft vor bei Reisenden, die erkranken. Wer will schon allein im Zimmer liegen, irgendwo im Ausland, wo er niemanden kennt? Sie etwa? Nein. Das kostet natürlich extra, aber wir sind ein Haus, das auch diesen Service bietet. Haben Sie denn mal einen Arzt gerufen? Ja, dem ist gestern was dazwischen gekommen. Wir erwarten ihn aber demnächst. Wären Sie bitte so freundlich, mir das Ergebnis der Untersuchung mitzuteilen? Keine Sorge, das ist auch mit der Hotelleitung abgesprochen. Ah... Seid. Avrom, da bist du wieder. Ja, Seid. Ich hab's dir ja versprochen. Ich komm jeden Tag. Hast du deine Momen schon besucht? Ich weiß nicht, ob die mich sehen wollen, Seid. Musst du besuchen. Mehr Sprache ist wichtig. Ich geh morgen dahin. Hast du es dabei? Ja. Weiß es mir. Hier. Ich will es jetzt. Wirklich? Ja. Noch vor dem Abendessen. Ist das hier so schlecht? Ich will lieber sterben, eher es noch einmal zu essen. Tu es jetzt. Seide, bitte, ich will... Oder wartest du darauf, als ich mich taufen lasse? Was? Ich verstehe nicht. Passo vor Rom. Ein alter Rebbe liegt im Sterben und sagt zu seinem Weib, ruf den Priester, er soll mich taufen. Sie, bist du mir Schoge? Ganzes Leben hast du so fromm vor Gott gearbeitet und jetzt, hotzenplotzen, wirst du Christ werden. Er gut zu, ich hab nicht keine Zeit, muss gleich sterben, ist lieber einer von denen starbt, als einer von uns. Haben Sie die Akte der Abteilung I in Sachen Kubicki jetzt durch, Herr Greif? Die ist ergiebig. Kubicki war bei einer Kneipenschlägerei dabei, letzte Woche in Hallensee. Wer gegen wen? SA-Leute unter sich. Es scheint Ärger zu geben zwischen neuen und alten Gruppen. Manche sprechen schon von einem Krieg in der SA. Um was? Ein Überfallkommando hat die Schlägerei aufgelöst. Dabei hat die eine Gruppe die andere fortwährend beleidigt. Es sind Worte gefallen wie Arschficker, Puppenjunge, schwule Säuer. Wenn das der Führer wüsste. Er weiß es offensichtlich. Er hat vor ein paar Wochen den alten SA-Chef von Berlin, Walter Stennes, entmachten lassen. Seither gab es immer wieder Schlägereien. Und Kubicki war bei den Puppenjungs? Ja. Gut, bleiben Sie an der Sache dran. Am besten Sie vernehmen Kubikis Vorgesetzten. Wie heißen die nochmal bei denen? Rottenführer. Passender Name. Ich müsste aber eigentlich Kommissar Rath im Excelsior ablösen. Ich habe auch noch eine wichtige Nachricht für ihn. Schicken Sie einen von unseren Neuen. Diesen Torno zum Beispiel. Der ist ja sehr mitteilungsfreudig. Das Fräulein Bosetzki. Herr Kommissar. Wann kommt denn endlich dieser Arzt? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es gibt einen Anruf für Sie. Wo kann ich den entgegennehmen? Ich habe ihn in unser Etagenzimmer legen lassen, am Ende des Ganges. Danke. Hallo, Herr Rath. Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich dachte, Sie freuen sich und kommen mich heute Abend besuchen. Stattdessen stellen Sie einfach immer wieder dieselben Fragen. Gut, dann stelle ich Ihnen eine neue. Warum haben Sie Abraham Goldstein nach Berlin kommen lassen? Hab ich gar nicht. Aber warum haben Sie mir nicht erzählt, dass er in der Stadt ist und Sie ihn überwachen? Weil ich nicht glaube, dass er etwas mit dem Verschwinden von Hugo Lenz zu tun hat. Kommissar Rath? Augenblick. Ich muss Schluss machen. Kommen Sie heute Abend in den Venuskeller. Um 10. Entschuldigen Sie, aber... Was machen Sie denn hier? Wo ist Gräf? Er hat mich geschickt. Mit einer Nachricht. Abraham Goldstein hat Verwandte in Berlin. Sein Großvater lebt hier und zwei Tanten. Und? Der Großvater ist seit längerem Patient im jüdischen Krankenhaus. Magenkrebs, Endstadium. Wollen Sie damit sagen? Herr Gräf meint, es könnte sein, dass Goldstein nur nach Berlin gekommen ist, um sich von seinem Großvater zu verabschieden. Das glaube ich nicht. Dann hätte er nicht versucht, sich unserer Beobachtung zu entziehen. Wissen Sie was? Wir fragen ihn einfach selbst. Fräulein? Ich müsste jetzt doch dringend mit Herrn Goldstein sprechen. Wollen wir nicht auf den Arzt warten? Es dauert nur einen Augenblick. Mein Kollege hier hat mir gerade eine wichtige Nachricht überbracht. Wenn die zutrifft, dann sind Sie und Herr Goldstein mich auf der Stelle los. Ja, dann... Mr. Goldstein, Besuch für Sie. Das Bett ist leer. Der ist weg. Ich kann mir das nicht erklären. Brauchen Sie auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wo wir ihn finden. Bist du bereit, Sede? Einen Moment noch. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Und jetzt tu es. So, das war's. Warte, ich muss die Spritze noch rausziehen. Ah, danke. Wie lang wird es dauern? Wenige Minuten. Du schläfst ein. Keine Wehtag mehr. Gib mir deine Hand. Und versprich mir etwas. Was? Auf meiner Leweihe, auf der Beerdigung, du musst das Kader sorgen. tust du das vor mir? Ja. Kennst du es denn noch? Ja. Itkadal, vejitkadash, schmereba. Oh, mein. Bei Mahadivra. Ja. Das machst du schon. Erzähl mir noch einmal, wie hat euch gesehen das Geschäft meines Sohnes? Es war lange Zeit der kleine Schmuckeladen eines fleißigen Schneiders, Nathan Goldstein. Es ist geworden berühmt, aber nur auf Manhattan. Mein Vater hatte mehr Bestellungen, als er erfüllen konnte, viel mehr. Eines Tages sah er eine alte Fabrikhalle. Haushaltsprodukte aller Art hat man dahergestellt. Und er bekam eine Idee. Produktion und Verkauf von edler Konfektionsware unter einem Dach. Nathan Goldstein. Oh. Warum müssen wir uns denn so beeilen, wenn er nur seinen Großvater besucht? Wir verhaften ihn. Er ist ein Mörder. Wen hat er denn umgebracht? Den SA-Mann im Humboldthain. Wie kommen Sie darauf? Wir hatten gedacht, dass ein Ringverein ihn nach Berlin bestellt hat und haben eine andere Möglichkeit übersehen. Er macht Jagd auf Nazis. Könnte möglich sein. Im Humboldthain wurde ein Stummel von Camel-Zigaretten gefunden. Raten Sie mal, was Goldstein raucht. Kriminalpolizei. Schwester, ich suche nach einem Patienten namens Goldstein. Zimmer 104, aber der Patient ist in einer sehr schlechten Verfassung. Es dauert nur einen Augenblick. Oh. Da müssen Sie sich gedulden. Er hat gerade schon Besuch. Ja, ja. Dann sehe ich schnell. Hey! Passen Sie auf! Beruch deiner Nemes. Leb wohl, Sede. Bisschen verbrüht, Herr Kommissar. Seien Sie mal her. These sons of bitches. Motherfucker. Back in the good old days. Herr Goldstein? Herr Goldstein, dürfen wir Sie einen Augenblick stören? Schwester, kommen Sie mal bitte! Was ist da draußen los? Der will den Krankenwagen klauen! Geben Sie auf, Goldstein! Halt oder ich schieße! Lassen Sie das, Torno! Da sind zu viele Menschen! Auf die Entfernung hätte er eh nicht getroffen. Man kennt das. West Berlin! Jakob Goldstein ist tot! Der Mann hat eine Botschaft. Wer ist Gott? Es klafft eine Lücke in deinem Heim. Goldstein. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Teil 2 mit Robert Dölle, Moshe Batzian, Alice Dwyer, Moritz Fürmann, Ole Lagerpusch, Roxana Samadi, Rudolf Kowalski, Anke Retzlaff, Jasper Engelhardt, Jeff Zach, Peter Nottmeier und vielen anderen. Technische Realisation Jürgen Glosemeier, Dirk Hösenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Ellen Verstegen. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition und Liedtexte Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Dramaturgie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen 2022.